Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, Erinnerungen an die Schulzeit. So heißt unser Thema heute Nacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Also, welche besonderen Ereignisse fallen euch ein, wenn ihr an eure Schule, an eure Schulzeit denkt? Wenn ihr mir das erzählen wollt, wenn ihr Lust habt, euch mit mir darüber zu unterhalten, dann solltet ihr anrufen und ihr erreicht mich unter 0130 2911 per Telefon oder per Fax unter 0130 11 51 22. Erster Mensch heute Nacht im Telefon ist der Uwe und der ist 40 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Morgen Domian. Ja. Alles klar, hoffe ich. Ich kann... Ja, hier, alles ist in Ordnung. Ja, folgende. Kann ich mal kurz so eine kleine Geschichte von Freitagmanns Tätern ablassen oder ist das nicht so günstig? Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Thema an. Gut, korrekt. Ja, folgende. Damals bei mir in der Schule, ich war da 12 Jahre alt, hat man so einen Mathelehrer. Und ja, in Mathematik war ich nie der Absolute. Weil sowas gibt es ja, wenn ein was nicht liegt, wa? Ja. Und der Lehrer, wa, der hat die Schüler auch immer so terrorisiert auf seine Art und Weise. Das war ein ganz linker Vogel, wa? Mhm. Der konnte erst damit nicht klargekommen. Und eines Tages haben wir unsere Mathearbeiten wiedergekriegt. In so ein Schreibheft haben wir das damals neu geschrieben. Und die hatten auch damals so eine harten Plastikumschläge. Kenne ich auch noch, ja. Das sind ganz harten Dinger, aber gibt's ja heute ja nicht mehr. Ja. Bei uns war, die Mathearbeit war in einem roten Umschlag. Rot war Mathe. Ja, bei uns war es blau, glaube ich. Und die Schicht, ach ja, ist ja egal. Ist egal, ja, genau. Ja, und da ist ihm wohl, ich bin auch nie mit dem Mann so klar gekommen, nie, von vornherein. Ich fand den unsympathisch, das gleich von Anfang an, sowas gibt es ja im Leben. Mhm. Ja, und da ist ihm wohl mal der Hut hochgegangen, weil ich wieder schlecht doof hier geschrieben habe, war wieder mal eine 6 gehabt in Mathe, war nicht das erste Mal. Und da dreht er durch, nimmt das Heft, faltet das zusammen und haut mir das um die Ohren, war. Wie alt warst du da? 12 Jahre alt. 12 Jahre alt. Ja, mitten vor versammelter Klasse, war. Mhm. Und dadurch, da die nur so eine spitzen Kanten hatten, so eine Ecken, hat mich genau so eine Ecke ins Auge getroffen, aber richtig, auf die 12, war. Mhm. Da ich erst mal geschrien, war, Hand vor Gesicht und rausgerannt nach Hause. Ich hab da gleich um eine Ecke gewohnt, war. Mhm. Ja, ich mein Vater geholt, war, logischerweise, das lasse ich mir ja nie gefallen. Wir haben das zu Hause noch kurz gekühlt, dann dahin. Ja, und denen das erzählt, und mein Vater wollte ihn gleich auf die 12 geben. Ja, Papa, hör auf, hier sind so viele Kinder, nicht und so, aber konnte ich den noch beruhigen, ja? Ja, wir dann zum Direktor, denen das erzählt, und dann haben wir eine Anzeige gemacht, wa? Wegen schwerer Körperverletzung, Polizei hat das aufgenommen, dann ist es zum Disziplinarverfahren gekommen, und der Typ, der ist regulär von seinem Job abgesägt worden, der durfte nie wieder Kinder unterrichten. Ist das wahr? Ja. Ist das wahr? Also gut, dass ihr den angezeigt habt, ne? Ja. Mein Vater wollte ihn ja richtig auf die 12. Ich sag, Papa, nicht vor die Kinder, bitte nicht. Und gut, dass er das nicht gemacht hat. Ja. Sonst wäre es vielleicht wieder andersrum ausgegangen, so gesehen, war. Ist denn Uwe hinterher in Mathe ein bisschen besser geworden? Nee, überhaupt heute, immer noch nicht. Immer noch nicht. Aber ich konnte 4 Wochen nicht zur Schule gehen, war. Ja. Das war richtig zu. Hätte ja noch übler ausgehen können. Ja, dass ich vielleicht blind für immer wäre, oder? Ja, so, klar, natürlich, ja. Ja, und dann haben die Ohren, hat man so zu erfahren gekriegt, dass der Lehrer auch in früheren Schulen sehr also schon aufgefallen eines Kindern gegenüber. Und da haben die meisten sich wahrscheinlich nicht getraut, sich dazu wehren, ne? Nee, also was sollen 10-12-jährige Kinder sich gegen so einen älteren Mann wehren, ne? Ja, klar. Und aber irgendwie die Eltern war es halt dann richtig, ne? Ja. Und mein Glück war ja, dass er eine Klasse gemacht hat, und die alle Kinder das gesehen haben. Mhm. Ja. Die haben auch gesagt, ja, der hat ihm eine Teste um die Ohren nicht geschlagen. Ich hätte ja sonst viel erzählen können. Also, als du das Thema heute gehört hast, hat es bei dir Schnipp gemacht und diese Geschichte fiel dir ein. Ja, sowas vergisst man nicht. Nee, das glaube ich, ja. Ja, das war so ein... Ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass ich noch so ein bisschen Nazi-mäßig der Typ war. Ja. Wenn ich ja morgens rinkam in die Klasse, musste man gleich alle stramm stehen. Mhm. Oh, guten Morgen, Herr Müller. Ich sage jetzt nochmal so, Herr Müller. Mussten wir gleich alle aufstehen, wa? Also er hat seine Strafe dann bekommen? Ja, und er durfte nie wieder Kinder unterrichten, überhaupt nicht. Den haben sie richtig abgesicht. Und das gab mir Jute, auf jeden Fall. Ja. Das fand ich sehr gut. Danke für deinen Anruf, Uwe. Ja. Schönen Gruß. Ich vermute, du rufst aus Berlin an, ne? Richtig. Ja, man hört das so ein bisschen, würde ich sagen. Ja. Nur sehr gutes Gehör. Nur ein bisschen. Ja. Alles Gute. Ja, wünsche ich euch auch. Und danke. Gruß an alle bei euch. Machen wir. Tschüss, Uwe. Tschüss. Ciao. Manfred, 61 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, ich bin 61. Ja. Und das ist ja ein Riesenzufall. Mein Vorgänger war aus Berlin. Ich bin aus Berlin, rufe aber aus Oldenburg an. Aha, seid mal, fast eine Berlin-Sendung hier heute. Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Und mir fällt da eine Geschichte ein zu meiner Schulzeit, und zwar Anfang der 50er Jahre. Mhm. Wir machten zu der Zeit einen Schulausflug, und als wir eine Rast im Grunewald machten, küsste ich eine Klassenkameradin. Das sah wohl eine andere, und irgendwie bekam das meine Klassenlehrerin zu Ohren. Das war welche Klasse? Das war 52, 16 Jahre, 10. Klasse. Mhm. 9. 10. Klasse mhm. war das. Mhm. Mhm. Und daraufhin stellte mich dann die Lehrerin zur Rede und sagte, sie wird meine Mutter benachrichtigen. Das war in der Zeit was Heftiges, ne? Ein ja. Kuss. Also. Und es kam tatsächlich zu einer Elternversammlung. Deshalb? Ja. Weil du geküsst hast. Genau. Wo dies zur Sprache kam, das da, wurden die Eltern der Betroffenen, also von dem Mädchen und von mir, mhm. angesprochen und zur Rede gestellt oder aufgeklärt. Und das wurde berichtet. Mhm. Und zur Strafe durfte ich am nächsten Ausflug nicht teilnehmen. Und das Mädchen? Auch. Auch. Das war genau so. Das waren Zeiten, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Ne? Kann man sich nicht vorstellen. Und nicht? So sehr lange ist es ja nur noch nicht her. So lange ist es? Naja. Naja, gut schon, aber... Also ich fühle mich noch jünger, als ich bin eigentlich. Mhm. Aber als wir zum Beispiel eine Choraufführung machten, da mhm. stand ich neben diesem Mädchen auch. Oh. Ne? Und sie hatte ein Kleid an und ich berührte sie am Oberschenkel. Aha. Und fühlte den Knopf des Strumpfhalters. Du warst aber ein Schlimmer. Nein. Nein. Das nicht. Ganz schüchtern. Ja, natürlich. Ja. Ganz schüchtern. Ja. Dies war für mich also ein hohes Glücksgefühl. Ja. Kann man sich auch nicht vorstellen heutzutage. Also, dass man nur den Knopf des Strumpfhalters, dass einen das schon beglücken kann, ne? Den anzufassen. 100%. Ja, weil man war ja, die Gefühle waren ja auch anders. Klar. Also die Strafe war, ihr durftet dann bei der nächsten beim nächsten Klassenausflug nicht mitfahren. Nicht mitfahren. Hat dir das den Spaß am Küssen verdorben? Nein, das nicht. Wann ging es denn dann wieder weiter? Aber man war ja immer so, wie soll ich sagen, man hatte ja auch immer Angst, man war gehemmt. Mhm. Ne? Von den Eltern war man ja auch so eingestellt, mhm. nicht? Die sagten immer, pass auf und so weiter, später auch, dass es kein Kind wird und so weiter. Wie haben denn damals bei dieser Küssgeschichte, was haben deine Eltern denn da gesagt? Haben die zu dir gestanden oder fanden die das auch nicht so toll? Ja, die haben, also ganz genau kann ich mich da nicht so entsinnen mehr, aber ich bin da nicht bestraft worden von zu Hause aus, das nicht, aber wir haben drüber geredet und dann war die Sache auch. Mhm. Mehr oder weniger erledigt. Ne? Wie ist man eigentlich, wo ich dich ja schon dran habe, und du bist ja dann schon ein bisschen älterer Jahrgang, wie ist man damals in der Schule mit Sexualität umgegangen? Ganz schlecht. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Zusammenkunft in der Aula und da waren alle Klassen. Mhm. Und da war wohl ein Arzt und ja, heute sagte man, würde man sagen, Sexual... Therapeut oder so, mm-hmm, ne? Ja. Und da wurde, das fällt mir gerade ein jetzt, da sagte man dann die übliche Aufklärung, mm-hmm. nicht so, aber alles so ein bisschen so umschrieben mm-hmm. auch noch, mehr mm-hmm. oder weniger, mm-hmm. nicht? Mm-hmm. Und wenn dann hieß es, na ja, und wenn ihr dann beim Geschlechtsverkehr seid und so, dann werdet ihr dann bestimmte Gefühle bekommen und das wird jucken. So, das wird jucken. So hat man sich ausgedrückt. Das wird jucken. Und dann lachten wir, nicht? Ja. Und waren natürlich auch gehemmt. Aber mhm. also, nicht? Und das war dann das Ganze alles. Ja. Nicht? Es war eine schrecklich verklemmte Zeit. Ne? Ganz, ganz kann man sich nicht vorstellen. Gut, dass die Zeiten vorbei sind. Ne? Die 50er Jahre, ja. Man glaubt es kaum. Mhm. Werden teilweise verherrlicht, aber wenn man dann solche Geschichten hört, dann ja, möchte man Weise, sie nicht zurückhaben. Ja, in anderer Weise. Nicht? Da wurde dann Boogie-Woogie getanzt mhm. und so. Ne? Das ja, war dann wieder eine andere. Aber ihr habt euren Spaß auch gehabt. Ja. Ja. Manchmal danke, dass du angerufen hast. Ja, bitte. Alles Gute. Alle Grüße, schöne Nacht. Vielen Dank, dir auch. Tschüss. Bitte, tschüss. Ciao. Jetzt gehen wir noch ein bisschen höher mit dem Alter. 73 Jahre alt, der Hans. Ja, grüß dich, Domian. Ja, hallo. Ich habe da also eine Geschichte der unheimlichen Art, sozusagen. Aha. Und zwar habe ich vor 2 Tagen in Köln am Zoo, als ich doch mit meinem Enkelchen rumlief, habe ich dort meinen Lehrer getroffen, der also mindestens schon 40, 50 Jahre tot sein muss. Wie das? Ja, wie gesagt, das war... Eine Begegnung der unheimlichen Art. Ja. Aber das löst sich nachher ganz harmlos auf. Beschreib's mal, wie kam das dazu? Ja, da kam mir ein Mann entgegen, der sah genauso aus wie der damalige Deutschlehrer an unserem Gymnasium. Ja. Und an den hatte ich sehr gute Erinnerungen, weil der einer der wenigen Lehrer war, die also der Nazi-Zeit Widerstand geleistet haben, wenn auch nicht direkt, aber uns immer geholfen haben, die nicht in der Hitlerjugend waren. Und wir hatten damals immer einen Staatsjugendtag. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Nee, erklär's uns mal. Alle, die nicht in der Hitlerjugend waren, die mussten samstags zur Schule. Mhm. Und die anderen, die mussten den Dienst machen in AJ oder im Jungvolk. Und wir wurden natürlich dann von einigen Lehrern getriezt. Die hatten nämlich, waren sauer, dass sie zur Schule mussten, wie in uns. Ja. Wir waren so eine kleine Clique, nicht? Wir waren da nachher nur noch zu drei Mann, nicht? Und mussten immer einen Lehrer beschäftigen oder der musste uns beschäftigen. Aber das war einer, der uns denn nicht unter Druck gesetzt hat, der uns ja immer geholfen hatte, weil er wusste, die drei, die sind in Ordnung. Also du hattest eine gute und ehrenwerte Erinnerung an den Mann. Sehr gute Erinnerung an ihn, nicht? Und der ist denn wohl 44 eingezogen worden und ist verschollen, nicht? Aber da war ich inzwischen auch Soldat. Ich habe das hinterher gehört. Und dieser Mann kommt mir so frisch wie damals, wie ich ihn noch in Erinnerung hatte, kam der mir entgegen. Am Kölner Zoo. Ja, und da ging ich auf den Zoo und sagte, hallo, Herr Dr. Sanders. Ich war also ein bisschen aufgeregt, nicht? Ich war auch ein bisschen schockiert. Ja. Ich sagte, bitte. Ach, war er denn gealtert auch oder sah er so aus wie dann? Nee, das war sein Sohn. Ach, das war sein Sohn. Wie alt war der Sohn jetzt? Der war um die 50 rum. Um die 50, ja. Ach, das ist ja ein Ding. Er hat den gleichen Namen und er hat dann... Ja, fast auf seine Kleidung und so ähnlich erinnerte mich, als wenn der wirklich so aus dem Bilderbuch herausgekommen wäre. In dem Moment, als er dann sagte, ja, guten Tag, also ja, als du magst... Ja, habe ich natürlich gefragt, ob er den Dr. Sanders auch kennen würde. Ja. Und sagte, das ist mein Vater. Nicht? Ach, das ist ja eine schöne Begegnung. Ja. Dann habt ihr sicher noch ein bisschen euch erzählt über den Vater. Ja, wir haben dann uns noch kurz, und seitdem ist das alles mal wieder aus der Vergessenheit aufgezaut, was ich dem Mann eigentlich zu verdanken hatte. Ja. Und ist der Sohn auch Lehrer geworden? Nein, der ist Chemiker. Ne? Chemiker. Der ist in Leverkusen beschäftigt. Aber hat auch promoviert. Ja, auch. Also mit dem Doktor, das passt ja dann auch. Genau. Also der ersten Sekunde hast du gedacht, da kommt ein Geist entgegen. Ja, so. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ja. Ne? Das blitzartig, nicht? Ja. Erinnert mich, weil der Mann wirklich ein hervorragender Mann war. Da waren zwei Lehrer an der Schule, die also nicht in der Partei waren, da hörte er auch zu. Hat denn der Sohn erzählt, was dann aus dem Vater geworden ist? Ja, der ist verschollen und vermisst und ist nicht mehr wiedergekommen. Nicht mehr wiedergekommen, ja. Wie ein Schicksal, was so viele Familien teilen, ne? Ja, wie gesagt, er hat uns auch sehr geholfen in der Nazi-Zeit. Ne? Wir waren, ich war durch die katholische Jugend. Bin ich damals... Aber dann hast du auch mutige Eltern gehabt? Du hast auch mutige Eltern gehabt? Ja, ne? Die waren also auch, vor allem mein Vater, ne? Den hat die Gestapo zweimal abgeholt, ne? Weil er Mut nicht halten konnte, nicht? Aber das war ja damals so, das war eine kleinere Stadt, in der wir lebten, da kannte jeder jeden und selbst die Gestapo-Beamten, da war einer mit meinem Vater in der Schule, ne? Und die haben dann immer noch ausgeschaut und hat gesagt, Mensch, Hanni, halt er nicht dein Maul, ne? Also sowas gab es auch. Ja, nicht? Ja. Lieber Hans, schön, dass du durchgekommen bist. Jo. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Heute Nacht, ihr Lieben, heißt unser Thema Erinnerungen an die Schule, an die Schulzeit von früher, wenn es ganz lange zurückliegt, das haben wir gerade gehört, oder auch, wenn jemand vielleicht noch im Moment zur Schule geht. Was kommt euch da so ganz Besonderes in den Sinn, was in der letzten Zeit oder unmittelbar vielleicht passiert ist, was wirklich hardcore ist? 0130 29 11. Die Telefonnummer oder die Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt ist der Michael am Telefon und der ist 49 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Hallo, Domian. Erinnerungen an die Schulzeit. Ja, das ist ja wunderbar, dass ich mal durchgekommen bin. Erstmal klasse, deine Sendung, erst rein, ich sehe sie mir oft an. Danke. Solange ich natürlich die Möglichkeit habe. Ja. Ich will dir mal eine Geschichte erzählen von 1957. Mhm. Also ich bin am 25.09.1947 geboren. Und 1957, da waren wir in der dritten und vierten Volksschulklasse, da waren ja die beiden Klassen zusammen. Also wir waren so 30 Mann so ungefähr, um den Dreh rum. Ja. Und wir wohnten damals, zu der damaligen Zeit, in einer Siedlung, die nicht so angenehm war. Also wo man immer sagte, da kam so, wie man heute sagt, vielleicht sagen würde, so Obdachlosenwohnung oder was weiß der Kuckuck, so Bunker hat man früher. Also nicht gerade die schickste Gegend. Nicht gerade die schickste Gegend. Und jetzt Volksschule, und da kam natürlich auch immer dann die Leute her, die später Schularbeiten machten und etc. pp. Und jetzt kam es an einem Tag, da kam ich dahin, musste meine Schularbeit machen. Wir hatten eine Vertretung von unserem Hauptlehrer, also von unserem Klassenlehrer. Mhm. Der war krank, da war eine Vertretung, und ich hatte an dem Tag die Schularbeit nicht gemacht. Mhm. Und jetzt musste ich mich vor, jetzt mussten wir damals an unserem Pult, an unseren Tischen da, unsere Schularbeiten ja noch nicht mal hinlegen so. Ja. Und mussten da zeigen, dann guckte der Lehrer mal rein und hakte das ab, und dann war das in Ordnung. Und ich konnte natürlich meine Kladde nicht vorlegen. So, und da musste ich mich vor den 30 Mann, da circa 30, ich weiß jetzt nicht mehr, 28 oder 30 Mann, also das ist mir ein bisschen, musste ich mich hinstellen, und dann hat er mir unwahrscheinlich eine gescheuert. Voll drauf, das habe ich bis heute nicht vergessen, das ist jetzt 40 Jahre her. So, jetzt pass auf. Und dann habe ich mir immer, und ich habe immer daran gedacht, also in so gewissen Zeiten, nicht? Natürlich nicht jeden Tag, aber so ab und zu kommt das mal. Da habe ich immer gedacht, wenn ich den Lehrer mal wieder treffen würde. Ja, ja. Und jetzt vor 14 Tagen, meine Tochter wohnt in Mela, also in Britta, und ich fahre nach Werner, die holt mich von Werner vom Bahnhof ab, oder sollte mich abholen. Hatte aber eine halbe Stunde, eine Stunde keine Zeit, bin ich in so ein Restaurant rein. Entschuldige jetzt bitte, ich bin am Restaurant reingegangen. Ja, Hab mich hingestellt, hab mir einen Pilz bestellt, hab angerufen da, dass sie mich da abholen und so weiter und so fort. Ja. Da sitzen vier ältere Herren an einem Tisch, Stammtisch, und sind am Kartenspielen. Ja, ich habe die wohl gesehen, aber nicht wahrgenommen. Also ich kannte da überhaupt keinen von, nicht? Ganz klar voll, die waren alle so um die 80 rum. Dann gehe ich zur Toilette, da kommt jemand hinter mir her, von diesem Tisch, und sagt zu mir, guck mich an. Ich sag, haben Sie was, wollen Sie ein Foto von mir oder sowas ähnliches? Da sagt er, sagen Sie mal, sind Sie nicht der und der? Können Sie jetzt einen Namen sagen? Das sage ich, das bin ich, ja. Jetzt habe ich mal früher Fußball gespielt und war sehr bekannt hier. Da habe ich gedacht, kennt er mich daher oder sowas. Ja. Aber es war der Lehrer. Jetzt pass auf. Jetzt sagt er zu mir, können Sie sich noch an 1957 erinnern? Da sagt er, 1957, mein Gott nochmal, 40 Jahre her. Wie soll ich mich daran erinnern? Wissen Sie, wer ich bin, sagt er zu mir? Ich sage, nein. Sagt er, erinnern Sie sich mal an die Weiberschule in Werne. Da habe ich gesagt, Sie heißen doch wohl nicht Gabriel. Der heißt Gabriel mit Haus, Horst Gabriel. Da sagt er, Herr Kieper, ich bin es. Da sage ich, das gibt's doch wohl nicht. Jetzt stand ich da. Ich war am Zittern, am Flattern. Mit fast 50 Jahren bin ich noch am Flattern. Und alles kam wieder hoch von da aus. Und alles kam wieder hoch. Die gleiche Angst. Die Schuppen von den Augen gefahren. Da sagt er zu mir, wissen Sie was? Ich habe viele Sachen in meinem Leben erlebt, in meiner schulischen Laufbahn, auch hinterher als Pensionär. Viel erlebt. Aber diesen Moment habe ich nie vergessen. Und ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ach. Das ist ja nur wirklich toll. Das ist ein ganz toller Mann. Das ist halt wirklich toll. Und dann hat er zu mir gesagt, was halten Sie davon, wenn wir uns am 1. Mai wieder treffen, hier in der gleichen Wirtschaft, und werden unser Gespräch über früher nochmal weiterführen, um uns darüber zu unterhalten. Und das wirst du machen? Ja, selbstverständlich werde ich das machen. Klar. Ja, ich bin ja jetzt schon, ich warte schon auf die Stunden da. Das ist ein ganz netter Mann. Aber das muss man ihm wirklich hoch anreichen, dass er das dann noch so in Erinnerung hatte und dass er sich entschuldigt hat. Aber da kannst du dir mal vorstellen, dass selbst ein Pädagoge, der früher, und früher waren es ja noch, da kriegte man noch was hinter der Ohren. Ich kann mich an einen Lehrer erinnern, der haute immer mit, der war ein Musiklehrer, der hatte so einen kleinen Stock da. Der haute immer über die Fingerspitzen. Aber ich glaube, es ist schon eine ehrenwerte Ausnahme, dass jemand das im Nachhinein dann so bewertet. Und vor allen Dingen, dass er mich überhaupt erkannt hat. Ich meine, das sind 40 Jahre her. Ja, unglaublich, unglaublich. Und der hat da gestanden. Ich hab irgendwie am Buckel, hatte ich so ein Kribbeln. Ja. Habe ich vorher gedacht, irgendjemand guckt mich da immer an? Also am 1. Mai trefft ihr euch. Am 1. Mai trefft. Und dann werden nochmal alle Erinnerungen ausgetauscht. Da werden alle Erinnerungen wieder ausgetauscht, und dann geht das wieder von vorne los. Zu der damaligen Zeit habe ich gedacht, wenn ich den treffe, dann kriegt er genau das gleiche wieder, was er mir angetan hat. So ist es ja viel schöner, dass ich jetzt so ausgegangen ist. Schönen 1. Mai wünsche ich dir. Dankeschön. Und das wünsche ich dir natürlich auch. Und sehr herzlichen Gruß an den Lehrer, an Herrn Gabriel. Alles, das mache ich. Okay, ciao. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir Nicolo. Ja. Ein Mann ist das? Ja, ein Mann ist das. 45 Jahre. Aus Holland? Nein, aus Sizilien. Aus Sizilien. Aber du rufst, ja. Aber du rufst jetzt nicht aus Sizilien an. Nein. Aus Köln. Nicolo. Ja. Zum Thema. Ja, ich wollte erzählen, das, was 1959 einmal mir passiert ist in der Schule. Ja. Und zwar, es war 1959, Ostern, und es war Eiermalen angesagt. Eiermalen, Eier anmalen, ja. Eiermalen, ja. Ja, Ostern, nicht so üblich, ne? Mhm. Und da war mein Vater ein paar Monate lang arbeitslos und da hatten wir nichts. Hat man keine Eier zu Hause und meine Mutter konnte auch mir keinen geben. Mhm. Und da bin ich ohne Eier in der Schule gegangen. Mhm. Und das war ein Grund dafür, damit mich der Lehrer wieder ausgeschickt hat und aus der Unterricht ausgeschlossen hat. Mhm. Ich kam nach Hause und meine Mutter sagt zu mir, was machst du hier? Ich habe es erzählt. Meine Mutter wollte nicht glauben, sagte, man kann doch nicht eine aus der Unterricht ausschließen, nur deswegen. Mhm. Ja. Und er ist mit mir zur Schule gegangen. Mhm. Und hat der Lehrer gefragt, ob es stimmt. Mhm. Und der Lehrer sagte, stimmt es? Und dann daraufhin hat meine Mutter eine links, ein rechts geschmiert. Eine. Da sagt er zu mir, setz dich auf deinen Platz und du nimmst an der Unterricht teil. Und er hat mich nicht mehr rausgeschmissen. Also es war eine temperamentvolle Sizilianerin. Ja, ganz deine klar. Mutter. Das wollte ich erzählen. Das ist wirklich sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Eltern gehörten sicher dann zu der ersten Generation der Gastarbeiter. Nein, meine Eltern sind nicht in Deutschland, noch nie in Deutschland gekommen. Wie nein, meine Eltern leben noch in Sizilien. Nee, aber damals waren die ja in Deutschland. Nein. Das ist in Sizilien passiert. Ach, das ist in Sizilien passiert. Ich dachte, ja. In Deutschland wäre das passiert. Ah ja. Nein. Meine Eltern kommen nur einmal im Jahr zu Besuch bei mir, sonst nichts. Also auf jeden Fall, das hat gewirkt und du konntest dann am Unterricht wieder teilnehmen, obwohl du keine Eier zum Anmalen hattest. Ja, ganz genau. Und ich durfte in der Unterricht bleiben. Das sind deine Erinnerungen an die Schulzeit. Eine Haupterinnerung, ja. Eine Erinnerung, ja. Danke für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen, Ulrike, 42 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, hallo. Hallo, hier ist Ulrike. Also ich rufe aus dem Schwäbischen an, deswegen spreche ich auch so. Ich hatte ein weniger schönes Erlebnis, obwohl ich nicht ganz so alt bin, wie die meisten anrufen. Ich ging in eine katholische Mädchenschule, wissen die Götter, wie sie heißt. Und die wurde dann konfessionell, also zusammengemischt zwischen evangelisch und katholisch. Mhm. Und meine Mutter sagte mir, es ist egal, wo du hingehst, aber du gehst auf jeden Fall auf die Schule. Und das sahen die katholischen Lehrerinnen nicht gern. Mhm. Trotzdem hatte ich eine katholische Lehrerin als Sportlehrerin. Mhm. Und in der Sporthalle musste ich also mal dringend, ganz dringend Pipi machen. Mhm. Und damals musste man noch den Finger heben, Frau Lehrerin, dürfen wir mal und so. Und dann sagte sie zu mir, nee. Du hebst es. Und dann sage ich, nein, ich heb's nicht. Und dann sagt sie, doch, du hebst es. Also ich habe mich dann überhaupt nicht getraut. Also hebst es heißt, man muss sowas anhalten, ne? Ganz genau. Ja, Und ich habe das dann einfach nicht geschafft und habe dann also in der Sporthalle im wahrsten Sinne des Wortes... Es pullerte runter. Genau, und wie? In die Sporthalle. Ja, ganz genau. Und das Ergebnis war eigentlich dasjenige, dass ich dann also von der Lehrerin Ohrfeigen bekam. Also bei uns im Schwäbischen sagt man doppelte Schwungschell. Und bin dann nach Hause mit einer Skihose, weil andere Hosen durfte man ja nicht tragen, als Mädchen in diesem Alter. Und kam dann nach Hause und habe dann von meinen Eltern noch die dreifache Rüge dazu bekommen. Ah. Das war eigentlich meine Zeit, obwohl die noch gar nicht so lang her ist. Wie die Herren, die ich schon gehört habe und ich fand es also erschreckend und werde es auch in der ganzen Zeit nicht vergessen. Mhm. Wie alt warst du da, genau? 12. 12 Jahre. Und dann hast du von den Eltern auch noch eine gescheuert. Ja, sicher und wie. Wie ungerecht man sich da behandelt fühlt. Ja, und Kind, ich muss auch sagen, ich empfinde es aus dem Grund so als schlimm, weil meine Tochter ist jetzt selber fast 12 und es würde mir ja nie in den Kopf kommen, sowas zu machen. Und ich muss auch sagen, dass die Pädagogik der Lehrer sich im Prinzip nicht allzu sehr geändert hat. Mhm. Ja, aber die kriegen heute ein bisschen mehr Druck als früher. Das ist schon mal ganz gut. Ja, der Druck ist vielleicht die nach außen hin, aber... Es ist mehr Öffentlichkeit da. Mir ist gerade ein Fall eingefallen, als der Anrufer vorhin erzählte mit der heftigen Ohrfeige vor versammelter Klasse. Ja. Es erinnert mich an eine Begebenheit in der Volksschule in Gummersbach, wo ich herkomme, ja, gab es einen unerträglichen Lehrer. Da waren wir so dritte, vierte Klasse. Also wir hatten irrsinnigen Angst und Respekt für diesen Mann. Und ein Mitschüler hat irgendetwas angestellt. Ich weiß nicht was, es ist letztendlich auch vollkommen unwichtig. Mhm. Dann, und wir waren im vierten Stock dieser Schule. Mhm. Da musste dieser Junge sich vor der gesamten Klasse bis auf die Unterhose nackt ausziehen. Mhm. Und er musste alle Kleidungsstücke aus dem Schulfenster, aus dem Fenster herauswerfen. Das flog dann vier Stockwerke runter. Mhm. Dann hat er eine gescheuert bekommen und musste dann halbnackt, also mit Unterhose runterlaufen und seine Sachen hochholen. Dieser Lehrer ist nie belangt worden, weil wir alle viel zu viel Angst hatten, da irgendetwas genau zu sagen. Das, also sowas, glaube ich, könnte heute gar nicht mehr so passieren. Also so ging es mir damals auch. Ich musste dann also mit meiner Skihose, die total durchnässt war, weil die hatte ich unter mir liegen, die musste ich ja anziehen, weil es war Winter und ich konnte ja nicht irgendwie frei rumlaufen und so weiter, musste ich dann nach Hause und meine Mutter und mein Vater, um Gottes Willen, und was glaubst du eigentlich und sowas kann man sich nicht erlauben. Mhm. Und mir fällt die Geschichte eigentlich aus dem Grund immer wieder ein, meine Tochter geht aufs Gymnasium und die ist also ganz, ganz viel, viel freier in der Hinsicht und wehrt sich auch und geht auch nach Hause und sagt, du Mama, also so nicht. Und das mit dem Unterschied, die Erfahrung habe ich gemacht, dass also der Druck der Lehrer im Prinzip doch noch nicht ganz so weg ist. Würdest du sagen, wenn du an deine Schulzeit denkst, im Großen und Ganzen war es eine schlechte Zeit, eine unangenehme Zeit? Jein. Also jein, gemischte also, Gefühle. Ja, sehr gemischte Gefühle. Also von der Klassenkameradschaft her und so weiter war es wirklich sehr, sehr gut. Aber ein Großteil der Lehrer war eine Zumutung. Es war also eine absolute Zumutung. Und wenn ich das also heute vergleiche, ist vielleicht schon etwas besser, aber es ist noch nicht ganz raus. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Zeiten der Lehrerhierarchie, die sind noch nicht weg. Also das muss ich ehrlich sagen. Tut mir leid, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich habe gute Erinnerungen erst ab Klasse 11. Da wurde es gut, also was ich so an Erinnerungen habe. Vorher ist es also durchzogen von solchen Ereignissen übelster Art. Und ja, genau. Und das finde ich also auch ganz grauenvoll. Und ich bin froh, dass ich meine Tochter also in der Hinsicht anders erziehe und mir auch nichts gefallen hat. So muss das auch sein. Zum Elternbeirat oder auch zu den Lehrern. Und in dem Zusammenhang muss ich nur eins sagen, lieber Jürgen, weil ich ja öfter Ihre Sendung sehe. Ja. Sie hatten vor ein paar Monaten eine Sendung, wo ein 15-jähriges Mädchen sich schier das Leben nehmen wollte wegen Backstreet Boys. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ja, klar, natürlich. Ja, genau. Und meine Tochter ist also ein 100%iger Fan, 180%iger Fan. Und am nächsten Morgen habe ich ihr das erzählt und sagte, du, die hat doch eine Ecke weg. Das wollte ich besser nehmen. Also ist die Tochter, hat sie ein gesundes Verhältnis zu Backstreet Boys, würde ich mal sagen. Ja, sie hat auch ein gesundes Verhältnis zu sich selber. Ja, das muss auch so sein. Ja. Ulrike, danke für deinen Anruf. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt geht's weiter mit Horst. Heute, was haben wir jetzt hier? Moment. Ihr Lieben, ich mache irgendeinen Fehler. Horst ist weg. Ich bitte Horst nochmal anzurufen. Nein, ich bitte die Regie, den Horst nochmal anzurufen. Und den Horst bitte ich aufzulegen, damit wir ihn anrufen können. Dann geht's weiter mit Sonja und die ist 33 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Im Moment ist der Ton sehr leise geworden. Ich hoffe, du hörst mich. Ja, ich höre dich gut. Gut, ja. Und zwar geht das um eine Geschichte mit einem Religionslehrer. Ich war damals an der Fachschule für Sozialpädagogik in der Erzieherausbildung. Mhm. Und dann bekamen wir diesen Religionslehrer vorgesetzt, evangelische Religion. Der war eigentlich Pfarrer und machte nebenher so ein paar Stunden an der Schule. Und war mir gleich irgendwie nicht sympathisch. Das war irgendwie so ein konservativer Knochen. Und hat auch so, der Unterricht war irgendwie mies bei ihm. Naja, und wir kamen also nicht gut miteinander aus. Und dann kam die Zeit des Wahlkampfes, als Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidat kandidierte. Mhm. Und ich hatte damals auf meiner Schultasche einen Anti-Strauß-Button. Stoppt Strauß, ne? Ganz stand genau, die in diesem orangenen mit dem fetten Strauß darauf. Ja, ja. Und es ging zum Religionsunterricht. Der Lehrer ging vor mir die Treppe rauf nach der Pause, blieb mit dem Mal stehen, guckte an mir runter und sein Blick blieb an diesem Button hängen. Er sagte aber nichts, ging dann schnurstracks weiter. Mhm. Und ich war ihm also direkt auf dem Fuße und er knallte mir die Klassentür vor der Nase zu. Mhm. Da stand ich erstmal ganz gebügelt, machte dann die Tür auf und er flippte aus. Na, raus, raus aus meinem Unterricht. Und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Ja, ne? Ja. Und bin dann also stehenden Fußes zur Direktorin und habe mich da beschwert. Naja, sie hatte dann nach dem Unterricht dann den Religionslehrer wohl zu sich gebeten und erklärte mir dann im Anschluss, ne, das sei Wahlpropaganda und das sei eben auf dem Schulhof nicht, auf dem Schulgelände nicht erlaubt. An die Diskussion kann ich mich auch noch gut erinnern, ja. Erzähl mal weiter, wie das da ausging. Ja, naja, auf jeden Fall meinte sie also, wenn ich darauf bestehen würde, diesen Button zu tragen, dann dürfe ich nicht weiter zur Schule kommen. Mhm. Und zur selben Zeit stand auf dem Lehrerparkplatz ein Fahrzeug, das hatte hinten drauf einen Aufkleber, mit dir, Liebe ist es, mit dir gemeinsam CDU zu wählen. Mhm. Kennst du vielleicht diese Liebe-ist-Sprüche, ne? Mädchen, junge Pärchen. Ja, ne? Da hatte ich dann gemeint, ja, also solange wie dieses Fahrzeug da stehen würde mit dem Aufkleber, mhm, ist ja genau die gleiche Wahlpropaganda, mhm, nur eben andersrum, mhm, würde ich auch meinen Button tragen. Mhm. Naja, also nee, da wollte sie sich auf diese Diskussion nicht einlassen und naja, ich bin dann erstmal nach Hause gefahren, bin dann aber am nächsten Tag wieder hin zur Schule, weil ich war ja lernwillig, ne? Mhm. Und naja, der Wagen stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite, nicht mehr am Schulgelände. Gut, dann habe ich meinen Button von innen an die Tasche gesteckt. Ja, mhm. Und die Direktorin meinte dann, naja, damit sei ja dann wohl die Sache gegessen. Nee, mhm, sage ich also so nicht, weil die Art und Weise, wie dieser Mensch da mich angegangen ist, mhm, sehe ich nicht ein. Weil ich hatte ja jetzt Oberwasser, mhm, irgendwo, ne? Mhm. Sie hatte ja doch dafür gesorgt, dass das Fahrzeug da verschwunden war. So, nee, ich möchte ganz gern, dass der Kerl sich wohl bei mir entschuldigt. Mhm. Ja, nee, meinte sie, ob das denn so nötig wäre und schließlich sei er doch, ne, der Pädagoge, mhm, und ich doch nur die Schülerin, mhm, und so. Nee, sag ich, möchte ich ganz gerne. Naja, und dann kam er eben in diese miesliche Situation, mit mir gemeinsam bei der Direktorin da im Direktorenzimmer sitzen zu müssen, um sich bei mir zu entschuldigen, was er im Prinzip nicht getan hat. Er hat also stundenlang um den heißen Brei geredet. Mhm. Ich hatte dann später mehrfach versucht, aus seinem Unterricht in den katholischen Religionsunterricht zu wechseln, mhm, weil auch der Stil des Unterrichts von, mhm, ihm war unmöglich. Ne? Aber immerhin hast du es geschafft, dass es zu diesem Gespräch bei der Direktorin kam. Ja, das auf jeden Fall. Das war ja Fall schon ein kleiner Sieg dann. Ne? Ja, ja, also für mich war das schon ein ganz großer. Und auf jeden Fall hast du da deine Sache ganz gut durchgekämpft. Ne? Ja, doch. Mhm. Also da war ich dann auch ganz stolz drauf. Und das Beste, das i-Tüpfelchen kam dann eigentlich, nachdem ich die Ausbildung beendet hatte, wo ich also immer wieder versucht hatte, in den katholischen Religionsunterricht zu wechseln, mhm, was mir nicht erlaubt wurde, weil hätten sie es mir erlaubt, wäre die ganze Klasse mitgegangen, mhm, hatte ich dann noch das Jahr Fachabitur dran gehängt, mhm, und ja, evangelische Religion wieder bei diesem Lehrer. Mhm. Nur waren wir im Fachabi in der Klasse nur 6 evangelische Schülerinnen und Schüler. Ja. Und man legte uns dann damals nahe, also für 6 Leute da Religionsunterricht zu machen, das würde sich nicht lohnen. Mhm. Wir möchten doch bitte in dem katholischen Unterricht dann teilnehmen. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, das ist gegen meine Konfession, kann, mhm, ich nicht. Weil 3 Jahre lang habe ich gekämpft, um in den katholischen, ja, Unterricht, ja, zu kommen, wo man immer gesagt hatte, nein. Und das, da konnte ich dann, ne, das war dann noch so das i-Tüpfelchen. Das war der i-Punkt auf alles. Ja, Sonja. Ja, das war so, ne? Deine Story, deine Geschichte. Richtig. Danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss, ciao. 1.32 Uhr, jetzt gibt's eine ganz kleine Musikpause. Live und hier ist das WDR Fernsehen und hier ist das Talkradio Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Erinnerungen an die Schulzeit. Und ich frage euch, was euch einfällt, so spontan einfällt, an Ereignissen, Vorkommnissen, kuriosen oder auch vielleicht schlimmen oder auch schönen Sachen, wenn ihr an eure Schule denkt, vielleicht an eure aktuelle Schule oder wenn es auch schon ganz viele Jahre zurückliegt. 0130 2911, die Telefonnummer, Faxnummer 0130 11 51 22. Ja, jetzt ist er dran, der Horst, und der ist 65. Hallo. Grüß dich, Domian. Ja, Horst. Ich sehe dich im Fernsehen. Ja, schön. Hey, oft genug versucht, heute durchgekommen. Also, Schulzeit. Ja. Mein Alter weißt du, ne? Ja, 65 Jahre, ja. Ja. Ja. Und jetzt bin ich ein Flüchtling von drüben, ne? Von Polen, was heute polnisch ist, ne? Ja. Und dann bin ich in einem Dorf gelandet, größte Schinne, ne? Mhm. Ja. Und dann bin ich da weiter zur Schule gegangen. Ja. Dann kam der Engländer oder, ja, Engländer, musste ich Englisch lernen, ne? Mhm. Die Lehrerin war 21, ich war 14, ne? Mhm. Oder 13,5, ist ja egal. Mhm. Auf jeden Fall musste ich Englisch lernen, ne? Da muss ich sagen, Fräulein Anneliese, ne, Namen will ich nicht sagen. Nein. Anneliese. Ja. Und nachmittags, wenn schulfrei war, beim Bauern hinten hinter der Scheune, stand eine Bank, da konnte man nicht folgen. Kommen wir gehen Englisch lernen, ne? Sagte Fräulein Anneliese. Ja. Ja. Dann habe ich... Nein, sie hat die Hand auf ihren Oberschenkel gelegt, ne? Mhm. Und der war ja so, ich weiß ja nicht, heute nicht mehr, wie sich das anfühlt, ne? Mhm. Und das ging so weiter, ne? Bis wir beide, dass ich mit meinem Mund an den, weißt du? Ich verstehe schon, ja. Ja. Also nochmal, du warst 12, 13 ungefähr? Nein, 13,5, 14. 13,5, 14? Ja. Und sie, ja. 21 ungefähr. Ja. Und sie? Damals war ja noch Kriegszeit. Ja. Und dieses, nennen wir es Fräulein Anneliese, hat sich auf dieser Bank verführt? Nicht verführt. Ich hab's ja bei anderen Mädchen auch schon gesehen, auf dem Dorf, ne? Ja, aber es ging so von ihr aus, ne? Dass ihr da was miteinander gemacht habt. Ja. Also sie fing damit an, ne? Ja. Ja. Ja, sie wollte ja auch was. Die älteren Männer, die waren doch alle im Krieg, oder? Ja, ja, klar. Ja, ja. Wie viel Mal ist das passiert, Horst? Och. Wie oft? Also die Woche 2-3 Mal. So oft die Woche 2-3 Mal. Über einen langen Zeitraum. Ja, bis der Russe dann kam, ne? Mhm. Und dann muss ich Russisch lernen, ne? Und dann gab es auch wieder ein russisches Fräulein? Ja. Und da ging das wieder so? Nein, das ging nicht so, ja. Ne? Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, mit diesem englischen Fräulein, ja. Ist das eine angenehme Erinnerung oder ist dir doch irgendwie nicht so ganz wohl dabei? Nee, das ist ja angenehm, oder? Angenehm, ja. Ja. Also eine schöne Erinnerung mit Fräulein Anneliese. Ja. Ja. Ich sehe die Deckel im Fernsehen. Ne? Ja. Ja, nee, für mich war das schön. Lieber Horst. Und wenn du weißt, wie es auf dem Dorf losgeht, ne? Ja, ja, klar. Wenn die anderen aus der Stadt da Mule und machen, ne? Mhm. Ich schäme mich ja fast, das zu erzählen. Hat das denn eigentlich damals irgendjemand mitbekommen? Oder hat das irgendjemand mitgekriegt? Ach was. Nein, das war ganz heimlich. Ach. Ganz heimlich. Das durfte doch keinem erzählen. Ist klar, ja. Meiner Mutter nicht, ne? Ja, ja, ist mein klar. Vater war noch im Krieg. Und, ja, ja. Ne? Horst, schön, dass du durchgekommen bist. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Tschüss. Ich danke dir vielmals. Ciao. Tschüss, du mehr. Tschüss, tschüss. Jetzt ist die Birgit dran und die ist 30 Jahre alt. Ja, hallo. Hm? Erst 30, nicht 32. Ja, 30, richtig. Hallo. Hallo. Ja, ich habe was Lustiges zu erzählen. Mhm. Das war sehr lustig. Ich war auf einem Gymnasium, da ging es eigentlich hauptsächlich lustig zu. Aha. Ja. Habt ihr auch was gelernt? Manchmal. Ja. Es war sehr liberal, also auch so seitens der Lehrer. Da war auch so manch ein Freak dabei. Ja. Das war schon wirklich lustig. Erzähle uns das Lustigste. Ja, wir haben einen Lehrer gehabt, der hat Religion und Französisch unterrichtet. Mhm. Und der Unterricht ging sehr oft sehr unkonventionell ab. Und in manchem Fall auch schon mal so, dass wir im französischen Unterricht Salat Niçoise gemacht haben. So. Auf jeden Fall, er hatte auch noch ein Hobby, Bergsteigen. Mhm. Und er hat auch die Mofa-Kurse gegeben. Mofa-Kurse? Ja. Mhm. Und dann das mit dem Hobby Bergsteigen, das war also der absolute Hit. Er hat dann mal gesagt, naja, irgendwann mach das mal. Er zeigt uns das mal, wie man das macht. Und wir hatten ein denkmalgeschütztes Gebäude. Mhm. Wirklich ein ganz, ganz alter Kasten, das Gymnasium. Und er zeigt uns mal, wie man das macht. Und er hat echt gemacht, hat die Haken besorgt, die gesamte Bergsteigerausrüstung mitgebracht und hat in das Gymnasium Haken eingeschlagen und wollte dann hochklettern. das gab ein Heimtheater. Der Direktor kam rausgelaufen, was er da machen würde, diesem denkmalgeschütztes Gebäude. Und die ganze Klasse, also ihr standet alle unten rum und habt applaudiert, während er immer höher kam. Also, ja, so ein paar Leute. Das war eigentlich noch eine relativ kleine Aktion. Er hat es eigentlich in einem kleinen Kreis von Leuten gesprochen gehabt, der zeigt ihnen das mal. Und irgendwie, das war ganz unwirklich, denn irgendeiner ist dann da vorbeigegangen von den Lehrerkollegen wohl und hat das nicht glauben können und hat wohl oben Bescheid gesagt im Lehrerzimmer und dann ist der Direktor halt mit runtergekommen und dann gleich angeschrien, was er da machen würde, aber wahnsinnig wer, soll man da runterkommen, das wäre denkmalgeschützt und was ihm einfiel. Und dann so, ja mein Gott, ich will doch nur mal was zeigen, Herrgott. Ja, und es gab auch noch wirklich einiges an Aktionen danach, also Gespräche oben, Gespräche mit der Stadt. Ach du, also wegen des denkmalgeschützten Hauses. Ja, richtig, ja. Hat er wenigstens, ich vermute mal, während er dann so immer Meter für Meter höher kletterte, hat er auch irgendwas erklärt? Ja. Hat er das wenigstens auf Französisch dann gemacht? Damit nein, er, nein. Nein, das nicht. Das hat er nein, dann, das nicht. Nee, nee, das ja. nicht. Nee, wurde das irgendwie eingeordnet hinterher in die, vielleicht in die Religionsethik oder weiß ich, wie man das machen kann? Nee, das wurde eigentlich eingeordnet in unmöglich, wie die meisten unserer Lehrer. Ah ja. Aber das ist doch eine tolle Sache, wenn man auf so einem lockeren, flippigen Gymnasium war. Ja, das war wirklich, er hat zwar jetzt gerade auch ein besonders engagierter Lehrer noch auf den Mofa-Kursen, da war nochmal eine Sache, es war also strikt verboten, auf dem Hof Mofa zu fahren. Die Mofas mussten geschoben werden und er fühlte sich natürlich als derjenige, der die Mofa-Kurse gibt, auch da ganz besonders verantwortlich. Und es war Unterrichtszeit, also alle waren in den Klassen und unten fuhr auf dem Hof plötzlich einer dauernd mit dem Mofa im Kreis, ständig. Und nun rannte dieser Lehrer runter, um ihn davon abzuhalten. Ja. Hat hinterher geschrien, Mensch, hör auf, komm raus, raus hier. Und hat ihn aber nicht gekriegt, der fuhr immer Kreise. Und dann hat er ihn doch gehabt und im Gegenzuge, dass der sein Mofa festhielt, hat nur der Schüler ihm seinen Tuté vom Kopf gezogen. Und alle standen in den Fenstern, wir hatten ja eh schon längst bemerkt, dass es da unten losging. Ja. Und alle bekamen es live mit. Wir haben lange gerätselt früher immer, ob es ein Tuté war. Ja, dann haben wir es. Dann war es raus, ne? Es war göttlich. Ist er denn danach auch noch wieder mit Tuté in die Schule gegangen oder kam er dann schon doch eher entblößt? Nee, mit Tuté. Mit Tuté, ja. Weiterhin mit Tuté gekommen. Wurde darüber nochmal gesprochen, über das Tuté? Nein, das, um Gottes Willen. Man ging diskret darüber hinweg. Ja, liebe Birgit, schöne Sache, ne? Schöne Erinnerung. Ja. Danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Klar, ciao. Tschüss. Thomas, 32 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Und zwar, ich habe in der Grundschule, zweite, dritte Schuljahr, da habe ich einer Lehrerin eine Ohrfeige gegeben. Oh, in der Grundschule? Ja, eigentlich zweimal sogar. Hast du, wir halten das fest, du hast einer Lehrerin eine Ohrfeige gegeben? Ja. Und gar zweimal? Ja, einmal war das so, dass wir mit Gummis geschossen haben, also zwischen den Fingern und dann Papierschnipsel in der Pause. Die Lehrerin hatte Aufsicht. Und dann hat die mich erwischt und... Hattest du sie beschossen auch? Habt ihr sie beschossen? Nein, um Gottes Willen. Also, uff. Nee, das nicht. Also, wir haben dann gegenseitig uns so ein bisschen abgeschossen und so. Und sie hat mich erwischt. Ich musste das Gummi abgeben und dann fragte sie, hast du noch mehr Gummis? Ich sag, nein, habe ich nicht. Und wenn ich was sage, dann ist das auch so. Heute bin ich Erzieher und von daher ist es so geblieben. Also warst immer schon ein ehrlicher Typ, würde ich damit sagen, ja. Genau. Ja. Und meine Mutter bestreitet das, aber ist egal. Dann fasste sie mir in die Hosentasche und das war ein Reflex. Ich habe zack hier einen runtergehauen. Also sie fasst in deine Hosentasche und du hast wusch, hatte sie einen sitzen. Also da konnte ich gar nichts dran machen. Weil das ist Intimsache, also das hatte ich schon damals raus. Dass Lehrerinnen nicht in die Hosentaschen greifen dürfen. Also überall hin, aber da du nicht hin. Ja. Ja, und dann die Arme, wie hat sie reagiert? Ließ sie kreischen davon? Ja, die war völlig fertig und zum Rektor und pipapo und so. Hatte also ein Nachspiel, also nichts Negatives letztendlich, aber halt ich musste zum Rektor und zum Gespräch. Und wie hast du es erklärt? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich bin stolz drauf, dass ich es getan habe, heute noch. Du kann das ja mal einmal passieren, vielleicht, aber du hast es zweimal gemacht. Was war das zweite? Das war meine Klassenlehrerin. Ging dir die auch an die Hose, oder wie? Nee, ich habe eine Arbeit vergurkt. Damals ist meine Schwester gestorben, meine Älteste, und da hatte ich einen sehr guten Kontakt zu. Und ich war ziemlich unkonzentriert. Ich habe im zweiten Schuljahr wieder angefangen, in die Hose zu machen, auch in der Klasse und so. Und das Dumme ist, also Mathematik und so, das ging alles in die Hose. Und wir hatten dann, ich glaube, im dritten Schuljahr war das auch so ungefähr, eine Arbeit geschrieben, so eine kleine, und ich habe die vergurkt und wir kamen die wieder und haben die korrigiert, und dann habe ich immer mit dem Lineal so ratatatat gemacht, so an der Tischkante. Und sie sagte, Thomas, hörst du mal auf? Und Thomas hörte nicht auf. Und sie sagte es zweimal und dreimal, und Thomas wollte aber nicht aufhören. Und dann kam sie und wollte mir das Lineal wegnehmen, und dann habe ich ihr eine runtergehauen. Das habe ich allerdings verdrängt. Das hat sie mir vor 2 Jahren gesagt, weil ich rufe sie so alle 2-3 Jahre an. Das war meine Lieblingslehrerin. Die Frau Kirschner. Also sie ist dann dezent darüber hinweggegangen damals. Es gab nicht nochmal dann einen Vorstellungstermin beim Direktor oder so. Nee. Und das hat sie mir wirklich gesagt, ich habe das nicht gesagt. Also man darf sich mit dir nicht anlegen, ne? Man hat schnell eine hängen. Ist das heute auch noch so? Nein, eigentlich mehr verbal. Aber wenn die Lehrerinnen dir heute so an die Hosentaschen gehen, dann könnten. Naja, dann vielleicht nicht. Ne? Ich habe jetzt 2 liebe Freundinnen, die beide Lehrerinnen sind, und mit denen komme ich super aus. Ja, das ist nicht schlimm. Wie gesagt, diese eine Lehrerin, die informiert mich so alle 2-3 Jahre darüber, wie es mir so geht. Und, die war wirklich toll. Also es gibt noch einen Kontakt zu der alten Lehrerschaft. Zu der einen Lehrerin zumindest. Zu der Lehrerin auf jeden Fall, weil ich der unheimlich viel zu verdanken habe. Und die hat das auch ganz so verstanden. Also wir haben, ich habe 8 Geschwister gehabt damals. Und ja, die wird das eingeordnet haben, dass es dir wahrscheinlich auch nicht gut ging in der Zeit. Und so, so eine richtig gute Pädagogin. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja. Thomas, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ne? Ciao. So, jetzt werden wir immer jünger. Jetzt sind wir bei 19 Jahren. Oliver, hallo. Hallo, Oliver. Ja, Oliver bist du, ne? Wie bitte? Du bist Oliver. Ja, ich bin Oliver. Ich bin Jürgen. Ja, ich weiß. Wir kennen uns. Wir kennen uns. Ja klar, vom Interview letztes Jahr. Vom Interview letztes Jahr? Keine Ahnung. Du hast mich interviewt. Ja, die Domian-Tasse. Ja. Ich hab dir doch eine Tasse geschenkt. Ja, es dämmert. Oliver, es dämmert. Aber das vertiefen wir jetzt gar nicht. Ja, nein. Ich wollte eigentlich mit was anderem anfangen. Ja, und zwar habe ich gerade die 3 besten Jahre meiner Schullaufbahn hinter mir. Aha. Ja, das war das, also von der 11. bis zur 13. Klasse. Der letzte Freitag war mein letzter Schultag. Mhm. Und so im Nachhinein muss ich sagen, es war einfach grandios. Und das Beste während dieser Zeit war eigentlich die Literaturkursfahrt, die wir im letzten Oktober hatten. Mhm. Wohin ging die? Nach Monschau. Das wirst du wohl kaum kennen, das ist ein kleines Kaff. Wir dachten uns, es wird langweilig, öde, sonst was. Ja. Im Nachhinein muss ich sagen, es war eine riesengroße Party. Mhm. Eigentlich hat ein Großteil unseres Jahrgangs 3 Tage lang, also da lag 3 Tage lang im Suff. Mhm. Und das Beste war, dass unsere Lehrer mitgemacht haben. Die haben mitgemacht? Ja, es waren 3 Lehrerinnen bei. Aha. Ich will die Namen jetzt nicht nennen. Das könnte Gottes Willen, gehen. Nein. Aber ihr wart ja dann auch schon alle Eltern, ne? Ja, klar, wir sind alle über 18, also das ist nicht das Problem. Und dann gab es eine große Sauforgie in Monschau. Ja, es war grandios. Und das ist dir verdammt gut in Erinnerung. Ja, doch, aber es ist ja noch nicht alles. Also wie gesagt, wir haben uns total daneben benommen und so. Und das Beste an der Sache war ja, also so nebenbei bemerkt, dass der Herbergsvater uns am Ende gelobt hat, dass wir die beste Klasse wären, die da bisher war. Mhm. Also das wollte ich jetzt gar nicht so erzählen. Es läuft eigentlich auf was anderes raus. Erzähl ganz einfach das, was du erzählen wolltest. Ja, genau. wir haben ja ein Literaturkursprojekt gehabt. Ja. Unsere Gruppe hat sich vorgenommen, Schneewittchen zu parodieren. Mhm. Meine Freundin als Schneewittchen und ich als Tuntenzwerg. Als Tuntenzwerg? Ja, ich kann dir das Video mal vorbeischicken. Als Tuntenzwerg. Okay. Naja, auf jeden Fall hat dann mein Kostüm dazu angeregt, sich mit dem Thema Homosexualität und so weiter genauer zu befassen. Ja. Naja, auf jeden Fall stellte sich aus dieser Klassenfahrt heraus, dass 5 Personen 100%ig bisexuelle Neigungen haben, wenn nicht sogar mehr. Und von 7 weiteren Personen vermuten wir das. Und wie stellte sich das heraus? Ja, du kennst doch die Gespräche, die abends so auf den Zimmern stattfinden. Blieb es denn dann bei Gesprächen? Es blieb bei Gesprächen. Ja. Also es haben sich zwar einige Verbindungen angebahnt, aber das waren dann 2-geschlechtliche. Also eine richtige Outing-Orgie. Ja, könnte man so nennen. Und da gibt es aber eine dicke Anballung, gab es dann bei euch, ne? Ja, das könnte man sagen. Also bei uns gibt es massig davon. Ja. Doch, also wie sah denn das Tuntenkostüm aus? Du hast es gerade angedeutet. Oh, ich hatte eine dicke Lockenperücke an, also ich sah aus wie Cher. Ja. Siehst du ja nach auf dem Video, wenn ich das vorbeischicke. Ja. Dann hatte ich Make-up an, klar, und dann ein ganz enges T-Shirt. Aha. und eine pinkfarbene Hose. Hey, hey, hey, hey. Also, das hat alles ins Rollen gebracht. Ja, ja. Ja. Ich meine, das Überraschendste war eigentlich, als unser Klassenmacho plötzlich ankam, mhm, mit einem Freund im Arm, mhm, und mich dann küssen wollte. Ich meine, ich hatte zu der Zeit kein Kostüm an, muss ich dazu sagen. Hast du dich küssen lassen? Nein. Nein. Nein, also so weit geht's dann doch nicht. War nicht mein Typ. Ja. Ja, hast du dich denn selbst auch da geoutet? Als bisexueller junger Mann? Nein, nicht so neugierig. Ich sag mal, ich würde es mal versuchen, aber... Also ganz abgeneigt bist du auch nicht. Nein, aber nicht, dass ich jetzt darauf zustrebe. Ja, aber man soll alles mal ausprobieren, ja, also genau, auf dem Standpunkt stehst du. Genau. Ja, dann probier's mal aus. Viel Spaß. Oliver, in diesem Sinne, ciao. Tschüss. Tschüss, bis demnächst. Ja, bis demnächst. Bis zu irgendeinem Interview. Alfredo. Hallo. 20 Jahre. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Ja. Super. Ja, ich musste eben gucken wegen Radio. Ja. Also, meine Geschichte, Domian. Ja. Das ist so circa 5 Jahre her, und zwar ist das nicht hier in Köln passiert, das ist noch ziemlich weit am Lande passiert, da war ich so 8. Klasse, mhm, und zwar ist es immer so gewesen, wir hatten Geschichtslehrer. 8. Klasse mit 15? Ja, so ungefähr. Ja, also ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, ich bin auch ein bisschen nervös, würde ich dazu sagen, aber irgendwo so in dem Bereich hat sich das da abgespielt, mhm, ja. Und es ist so gewesen, ich hatte einen Geschichtslehrer gehabt und der war immer so ein bisschen, ich sag mal, so mehr oder weniger rechts eingestellt. Mhm. Und ich war so mehr einer der wenigen, also Ausländer, will ich mal so sagen. Und der hat immer versucht, so auf mir rumzuhacken, weil es war also von der Schüleranzahl doch überwiegend Deutsche halt, mhm, gewesen, so, also überwiegend halt. Und die haben sich auch so ein bisschen auf den ganzen Blödsinn da, also drauf eingelassen. Die haben, mhm, auch also auch diese Späße gemacht und diese Sprüche dann so halt eben über diese Kriegsblödsinn dann von Italien und so, weil das ja da irgendwie da alles in die Hose gegangen ist. Also du bist Italiener. Ja, von richtig. Hause aus. Und ich meine, gut, wir hatten auch, ich glaube, noch 2 Türken damals in der Klasse, mhm, und ich glaube noch einen Griechen, aber der hat sich also ziemlich gern und oft über mich halt amüsiert, mhm, weil wir doch irgendwie mit dieser Geschichte so eben mit Deutschland irgendwie über diesen Krieg da, also ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall ist das da irgendwie in die Hose gegangen, da hat er sich immer schrecklich drüber aufgeregt. Mhm. Da hat er also immer gedacht, so ganz Italien so, die haben also die Hacken vorne und diese ganzen Sprüche so, und der hat also sich also richtig schön über mich immer aufgeregt, mhm, und jetzt ist mal einmal was passiert, da kam ich gerade vom Sportunterricht. Da musste ich zum Geschichtsunterricht, natürlich. Und jetzt, ich sagte, ich musste da, das war so ein Fluss und ich musste praktisch über so eine Brücke gehen. Mhm. Ich hatte natürlich tierisch eilig gehabt, weil ich wieder getrödelt hatte. Ja. Und jetzt habe ich da eine ältere Dame gesehen, die, mhm, da, die stand da so am Ufer unten mit ihrem, also die hatte so ein Hündchen, mhm, und die hat den da halt so im Gestrüpp halt gesucht, mehr oder weniger. Und ja, und dann ist sie da irgendwie abgerutscht. Mhm. Ja, also ist ins Wasser gefahren. Du hast sie gerettet. Ja, was heißt gerettet? Also da will ich jetzt nicht so... Du hast ihr geholfen. Ja, genau. Ich bin jetzt natürlich da runtergedüst, ja, und dann ist da natürlich gerade am Ufer alles voll mit Schlamm und ich da runtergegangen. Ich habe die jetzt mehr oder weniger versucht rauszuholen, weil sie war schon ein bisschen schwer auch, aber es hat irgendwie geklappt. Mhm. Auf jeden Fall haben da auch Passanten so am Rande, die haben dann halt auch schon Krankenwagen gerufen und Polizei. Mhm. Ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, wie alt die war, aber die hatte schon irgendwo ein stolzes Alter und die haben sich schon irgendwie Sorgen gemacht, die Leute, die dachten ja auch, wunder, was passiert wäre. Dadurch kamst du nun sehr viel später zum Unterricht. Ja, ne? Aber sehr viel später. Und was sagte er? Nee, erstmal ging das ja weiter. Nun war ja auch die Polizei, war, ist ja ganz klar. Mhm. Die kommen ja dann auch. Und so, jetzt habe ich natürlich Angst gehabt. Ich dachte, scheiße, jetzt musst du wieder zum Unterricht. Und dann geht da wieder richtig die Post ab. Mhm. So, und jetzt sagten die zu mir, ja, jetzt warte. Also die wollten mich nach Hause bringen. Ich war ja klitschnass. Mhm. Mhm. Und jetzt dachte ich, ah, wenn die jetzt schon wieder so spät kommen. Und wir sollten auch, also war auch irgendwie so ein Test angesagt. Mhm. Mhm. Und dann sah das wieder so aus, als wenn ich mich da irgendwie drücken wollte. Und dann das ist ja genauso der Nährboden für den, wo er total dann halt... so hinterher war. Und ich natürlich schnell zur Schule geeilt. Also die war auch nicht weit, die war vielleicht 500 Meter, wie gesagt, über der Brücke und dann war da direkt die Schule. Okay, dann kamst du irgendwann rein. Und dann? Ja, ich kam irgendwann rein und dann natürlich stand ich da pitschenass und dann alle gucken mich an, der Lehrer guckt mich an, auch mein Geschichtslehrer dann halt. Und der hat dann natürlich voll den Anfall gekriegt und wie gesagt, hat dann einfach gesagt, lutsch mich am Schwanz, du schwule Sau, ich fick dir die an. Sehr witzig, sehr witzig. Ihr Lieben, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir den Kai. Schaffen wir das noch? Kai 24, hallo? Ja, Mensch, Kai, jetzt haben wir ganz wenig Zeit noch durch diesen Affen von gerade. Schaffen wir deine Geschichte noch? Ja, pass auf, geht ganz schnell. Und zwar, kannst du dich daran erinnern, vor 6 Jahren ungefähr war der große Streik der ÖTV. Busse und Bahnen sind überhaupt nicht mehr gefahren. Ich habe zu der Zeit in Moers gewohnt und musste nach Düsseldorf zur Schule und konnte tagelang nicht zur Schule. Nach 5 Tagen ungefähr hatte ich also, ist mir ziemlich langweilig geworden. Und so am Nachmittag habe ich dann mein Fahrrad gepackt mit dem Zelt, mit dem Campinggeschirr, bin dann zur Schule gefahren und habe dann vor der Schulaula sozusagen gezeltet und habe dann einfach mal abgewartet, was morgens passiert. Aha. Und tatsächlich kam dann der Direktor an, nachdem ich schon einige Schüler mit großem Hallo, als ich dann vor dem Zelt gesessen habe, begrüßt und ich habe dann meinen Kaffee geschlürft. Und er ist eigentlich erst an mir vorbeigegangen, hat das gar nicht so richtig registriert, obwohl es leuchtend lilafarben war. Aha. Und er hat dann mich gefragt, doch allen Ernstes, als er mich dann registriert hatte, sagen Sie mal, Kai, haben Sie dafür überhaupt eine Genehmigung? Und das Ganze habe ich ihm dann bei der Abiturverleihung noch ein Jahr später noch mal reingewirkt, unter dem schallenden Gelächter von allen Lehrern und Schülern. Hat er wenigstens mitlachen können? Ja, er konnte eigentlich nicht drüber lachen. Abends bei der großen Party hat er dann zu mir gesagt, Kai, also irgendwie haben Sie meinen Humor nur völlig falsch verstanden. Naja, so kann es einem gehen. Aber ich glaube, da denkt er heute noch dran. Lieber Kai, danke, dass du angerufen hast. Alles Gute. Dahin. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. Jeanette Krause und Christoph Hudelmeier. Morgen Nacht haben wir wieder eine offene Sendung, ein offenes Talkradio für alle eure Themen. Punkt 1 WDR Fernsehen, Punkt 1 Radio 1 Live. Ich freue mich auf euch und ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, ciao.